Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epoch und dieses Mal wollen wir ein wenig über Wind Waker sprechen. Und hier sind auch wieder Marcel. Ja, hallo, hallo, ja, hier bin ich. Und Henry? Ja, wir haben es sehr gut hinbekommen. Wir wollten das nicht so machen, aber wir haben es trotzdem hinbekommen. Ja, und in dieser Folge erzählt mir Marcel ein wenig über Wind Waker, also The Legend of Zelda The Wind Waker. Und ich freue mich darauf, ein bisschen über offene Welten, über Handlungen in offenen Welten zu sprechen, aber ich überlasse das jetzt einfach mal Marcel, mir ein wenig von dem Spiel zu erzählen, weil ich selbst Wind Waker niemals gespielt habe, obwohl ich es auch sehr schätze von der Art und Weise, wie es aufgebaut ist. Und ja, erzähl mir ein wenig darüber. Ja, das werde ich tun. Genau, also wir reden über Wind Waker. Das ist ein Gamecube-Spiel. Ich kann nicht sagen, wann es rausgekommen ist. Ich glaube, irgendwann 2000 irgendwas. 2000, ich weiß nicht mal, ob das ein Launch-Titel ist. Ich glaube nicht, 2002 oder 3 oder so. Ist ja auch egal. Ja, genau, was hat es so toll gemacht, dieses Spiel? Man fährt quasi in einer Welt, die sehr viel mit Wasser bedeckt ist und das ist eine große Insellandschaft, sage ich mal, fährt man da von Insel zu Insel mit seinem Boot und entdeckt quasi die Inseln und damit halt so eine typische Zelda-Handlung, die man auch eigentlich kennt. So, was macht jetzt Zelda unbedingt oder größtenteils anders? Ja, es ist eine schwierige Frage, die wir davor jetzt diskutiert haben die ganze Zeit. Was ich so toll an Wind Waker finde, das konnte ich nicht so gut beschreiben, aber wir haben das dann auseinandergenommen. Und zwar geht es halt darum, dass man halt quasi auf einer Insel ist, quasi da sein Abenteuer erlebt hat und dann im Anschluss dann quasi von dieser Insel halt runter geht und quasi sich auf den Weg macht zu einer neuen Insel, weil man wieder ein neues Ziel hat. Aber halt quasi während des Weges dann halt feststellt, hey, was ist da am Horizont, da ist eine andere Insel, will ich da jetzt hinsegeln oder nicht? Und das ist halt meine eigene freie Entscheidung, ob ich das mache oder halt ich unterwegs halt irgendwie was anderes erlebe. Und diese Reise, die man dann erlebt, ist ein sehr schönes Gefühl, dass man da halt nochmal unterbewusst, sage ich jetzt mal, reflektiert darüber, was man halt gerade auf dieser Insel davor halt erlebt hat und quasi jetzt quasi mit dieser Erfahrung dann auf dem Weg ist zu einer neuen Insel, obwohl man nicht weiß, was einen erwartet. Und dass man halt quasi unterwegs halt selbst entscheiden kann, welche Insel man besucht. Und das fand ich sehr schön. Und deswegen fand ich auch Zelda Wind Waker sehr, sehr schön. Ja, ich weiß gar nicht, ob man über das Genre reden muss. Also ich glaube, jeder kennt Zelda. Also ist ein Action-Adventure. Man muss, also die Story ist bei Wind Waker auch eine typische Zelda-Story, dass man Zelda retten muss und die ganze Welt und Triforce und Gandalf vernichten muss und so weiter. Hm. Genau, also von daher ist das alles relativ gleich, wie man es halt kennt. Ja, ich fand es ein sehr schönes Spiel. Es wurde halt gerade auch bei dem, was ich gerade gesagt habe, auch sehr, sehr kritisiert. Da wurde halt gesagt, dass man während man mit dem Boot unterwegs ist und zu Insel unterwegs ist, dass man da halt nicht so viel erlebt und dass es halt eher ein Leerlauf ist. Aber ich finde es halt gerade spannend, diesen Leerlauf, sage ich jetzt einfach mal, einfach zu entdecken und einfach die Welt zu erleben und dieses Gefühl haben, dass man selbst entscheidet, wann man wohin geht, fand ich sehr schön. Und das hat mir sehr viel gegeben, auf alle Fälle. Genau. Ja. Was mich interessieren würde, ist, wie sich jetzt zum Beispiel Wind Waker von anderen Zelda-Spielen abhebt. Also was es zu etwas Besonderem macht innerhalb der Zelda-Spielreihe. Ja, also wir können erstmal aufzählen, welche Zelda-Spiele wir alle gespielt haben. Also ich würde einfach mal anfangen. Also ich habe A Link to the Past habe ich gespielt, Ocarina of Time habe ich gespielt, Majora's Mask habe ich gespielt, Link's Awakening habe ich gespielt, Wind Waker, Twilight Princess, Minish Cap habe ich gespielt. Mehr fallen mir jetzt gerade nicht ein. Ich habe The Legend of Zelda gespielt. Ich habe A Link to the Past gespielt. Ich habe Link's Awakening gespielt. Ich habe Ocarina of Time bisschen gespielt. Ich habe Majora's Mask ein bisschen gespielt. Ich habe Twilight Princess zu 2/3 gespielt. Oracle of Ages habe ich angefangen. Boah, das sind so viele Zelda-Spiele. Das ist halt schwierig, da irgendwie genau Buch zu führen, welche man gespielt hat und welche nicht. Aber ich denke, also ich bin eher so ein Spieler von den klassischen Top-Down-Zelda-Spielen und herumlaufen und relativ 2D alles. Ja. Ja, na gut, aber man merkt ja, dass wir schon ein bisschen Erfahrung haben, was Zelda angeht. Also die neueren vielleicht nicht unbedingt, aber das hat dann halt irgendwann aufgehört. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Ja, und wo ist jetzt der Unterschied bei Wind Waker? Also ich glaube, dass da halt diese Reise da, die man halt erlebt, quasi mit im Fokus steht, dass man halt quasi zum Beispiel, wenn man von Insel zu Insel fährt, dass man da auch manchmal 10 Minuten braucht, ehe man da ist, wo man halt hin will. Und da kommt man halt nicht wirklich drum rum. Also klar, man erlernt irgendwann hier die, keine Ahnung, Hymne des Sturms, glaube ich. Aber da kann man auch nur zu gewissen Fixpunkten sich teleportieren und muss halt trotzdem halt, weiß ich nicht, dann noch 5 Minuten reisen oder so. Und ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, ob das in irgendeinem anderen Zelda-Spiel auch so war, dass man halt so lange von A nach B gelaufen ist, ohne dass man jetzt abgelenkt wird, beziehungsweise sich, also da hat man halt ein klares Ziel und sagt, okay, ich laufe jetzt dahin, ich habe mein Pferd und laufe dahin und das mache ich straight, also ich mache nichts anderes. Und bei Wind Waker war es halt so, ich habe ein Ziel, ich will dahin, so, und dann, weiß ich nicht, vielleicht gehe ich erst zu der anderen Insel, das entscheide ich dann oder mache halt irgendwas anderes. Und das ist so, glaube ich, mit der wesentliche Unterschied. Aber würdest du sagen, dass es mehr Orte gibt, die man quasi in Wind Waker ansteuern kann, die man ohne die entsprechenden Items auch genießen kann? Also ich meine, in den klassischen Zeldas ist es ja so, wenn du halt ein bestimmtes Item hast, kommst du an einer bestimmten Stelle einfach nicht voran und fertig. Und ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob das bei Wind Waker auch so ist oder ob man halt auch auf Inseln gehen kann, wo man die Items möglicherweise noch nicht hat und dann trotzdem dort schon irgendwas erledigen kann. Ja, also das ist bei Wind Waker eigentlich genauso wie bei anderen Zelda-Spielen, dass du halt zum Beispiel, ich kann mich noch an eine Insel erinnern, da kommst du halt drauf und dann ist dann halt so ein Sturm quasi, also so einen gewissen Gegenwind, und da kommst du halt erst weiter, wenn du halt diese Schuhe hast, die dich halt schwerer machen. Als Beispiel jetzt. Und das, also natürlich gibt es, glaube ich, auch Inseln, die kann man einfach so bereisen, aber das weiß man halt nicht, wenn man sich, also wenn man die Insel am Horizont erblickt, weißt du halt nicht, ob du da jetzt, also drauf kannst du halt, glaube ich, wirklich fast auf jede Insel, aber wie weit du kommst, liegt halt an deinem Inventar, sage ich jetzt mal. Meine Frage bezog sich jetzt eher darauf, ob man trotzdem auf den Inseln Dinge tun kann, die auch ohne die entsprechenden Gegenstände sind, machbar sind. Also naja, du kannst halt rumlaufen in den meisten Fällen, aber du kannst halt nicht wirklich, also du kannst halt nicht wirklich in die, also nicht wirklich eindringen. Also weil meistens sind es ja Höhlen oder sowas oder irgendwelche Dungeon-Eingänge und da kommst du halt da nicht ran oder nicht rein. Das, ja, aber halt es kann ja zum Beispiel sein, dass du ja trotzdem irgendeine Nebenquest dann halt von dort bekommst, die halt du auch ohne den entsprechenden Gegenstand erfüllen kannst. Also das wäre ja etwas, was es quasi zu etwas Besonderem machen würde, im Gegensatz zu anderen Zeldas. Das würde ich beneiden. Also in den seltensten Fällen, also ist schon länger her, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass man da wirklich dann da was machen kann, obwohl man das Schlüssel-Item noch nicht hat. Würde ich jetzt sagen. Genau. Mich interessiert aber auch insgesamt, wie so die Handlung sich an und für sich aufbaut. Also in den bisherigen Zeldas war es ja so, dass man immer in die entsprechenden Dungeons hineingehen muss und man Teile von der Triforce sammelt und oder Teile von, zum Beispiel bei Link's Awakening war es so, dass man Musikinstrumente sammeln musste. Da war es ja ein bisschen anders. Und wie kann man sich das bei Wind Waker vorstellen? Also es ist natürlich, Ich denke mal, es ist ein Zelda-Titel, es hat ähnliche Sachen, aber wie baut sich dort eben die Handlung auf, gerade halt durch die weite Entfernung mit den Inseln? Ja, also du hast ja quasi deine Heimatinsel und wirst, oder so grob, ich weiß nicht, ist das dann Spoilern oder ich weiß es nicht, aber ich kann es einfach mal erzählen, also so weit wie ich das noch weiß, du wirst dann halt, weil deine Schwester entführt wird, entscheidest du dich dann mit Piraten, deine Schwester zu befreien. Das gelingt dir auch und dann geht es, glaube ich, schon los, dass du dann das kleine Boot, mit dem du dann immer segeln wirst, kennenlernst. Und das sagt dir auch, glaube ich, was du dann als nächstes zu tun hast, dass du, glaube ich, so Orbs oder ich weiß nicht mehr was, das waren so Kugeln, also eine rote, eine grüne und eine blaue Kugel, sammelst du dann auf unterschiedlichen Inseln. Und diese Kugeln repräsentieren, glaube ich, die Göttinnen, was man ja was man bei Zelda-Spielen halt kennt. Also Weisheit, Macht und Mut. Und ich glaube, die setzt man dann an so drei Inseln mitten in der Welt ein. Und wenn man das getan hat, dann erscheint ein Götterturm. Das ist schon eine Weile her. Ich glaube, das stimmt soweit. Und du kannst dann, glaube ich, wieder in die Vergangenheit reisen. Oder ist es die Vergangenheit? Ich weiß nicht, ob es die Vergangenheit ist, aber du kannst dann nochmal das alte Hyrule sehen. Hyrule sehen. Hyrule sehen. von früher, genau. Oder halt, wo es halt noch nicht zerstört war. Weil das wurde ja bei Wind Waker zerstört. Das ist ja die gleiche Welt, halt nur unter Wasser sozusagen. Hätte man vielleicht am Anfang noch erwähnen sollen. Genau. Und dann fängst du, glaube ich, auch an, Triforce-Teile zu sammeln. Und dann geht's in Richtung Endkampf. Ich glaube, so ist in etwa die Story. Ja, und du hast halt ein paar größere Inseln und sehr viele kleine Inseln. Aber, also ich glaube, das sind nicht mehr als 10 große Inseln, würde ich jetzt mal sagen. Also eher weniger. Genau. Ich kann es jetzt echt schwer einschätzen, wie das so war. Aber so ist in etwa die Story, genau. Und du hast vorhin erwähnt, du hast schon vorhin erwähnt, warum dir das Spiel sehr, sehr gut gefallen hat. Aber was mich jetzt interessieren würde, ist, du hast ja erwähnt, dass du gern halt so ein ähnliches Spiel haben würdest. Aber was würde so ein Spiel halt benötigen, wenn es halt ähnliche Aspekte wie Wind Waker haben sollte? Ja, also da ist, glaube ich, der Kontrast dann wichtig, dass man halt weiß, man hat etwas abgeschlossen, also wie zum Beispiel eine Insel fertig erkundet, dass man halt dann quasi auf die Oberwelt oder auf eine andere Welt kommt sozusagen, wo halt dieser Kontrast dann da ist, dass man da nicht die ganze Zeit irgendwie Action hat, sondern sich ausruht und einfach auf dem Weg ist, also dass dieser Weg zelebriert wird. Und man ausschaltet, wo man als nächstes ist und wo man als nächstes seine Erfahrungen sammelt. Und auch, dass man halt weiß, man ist auf dem Weg und das ist halt in etwa immer ein ähnlicher Weg, aber man nie genau weiß, was dann passiert auf dem Weg, weil ich halt nie weiß, welche Inseln ich dann als nächstes sehe und so weiter und ob ich da halt hin will oder nicht. Oder vielleicht war ich da auch schon mal oben, kann ja sein. Also, dass das gemacht wird. Genau, ja. Also als ich auch Zelda gespielt habe, Wind Waker, war das so, dass ich mir vorgestellt habe, dass wenn man halt auf dem offenen Meer ist, dass man halt dann vielleicht die Möglichkeit hat, einfach unter Wasser zu tauchen und da halt einfach nochmal eine neue Welt sieht, beziehungsweise die Welt, die man kannte, halt einfach unter einem anderen Blickwinkel betrachtet. Aber es ist halt die Frage, also ob man das möchte als Spieler oder nicht. Also ich finde es ganz interessant, wenn man halt irgendwie sowas hat, dass man einfach die Spielewelt nochmal von einer anderen Perspektive sieht. Aber es ist schwierig einzuordnen, ob das wirklich benötigt wird oder halt nicht, oder ob das wirklich hilfreich ist für den Spielfluss. Ja, aber ich weiß halt auch nicht, ich glaube, ob das halt immer Inseln sein müssen oder nicht. Aber Wasser muss es halt, oder vielleicht auch nicht immer sein, aber die Reise sollte halt bei dem Spiel im Vordergrund stehen und beziehungsweise einen großen Teil des Spiels einnehmen. Ich glaube, Journey macht das ja auch, aber ich glaube, da geht es halt nur um die Reise Und ich glaube, dieser Kontrast ist halt, glaube ich, halt wichtig, dass man halt etwas erlebt, auch eher vielleicht actionreicher, und dann diese Erfahrung quasi in dieser anderen Situation, dieser Reise, quasi dann halt die Chance hat, das zu reflektieren und wieder Ausschau hält nach neuen Erfahrungen. Aber die Reise ist wahrscheinlich auch eine Erfahrung, ich weiß es nicht. Ja. Also, ich glaube, das sollte dann das Konzept dieses Spiels dann sein. Ich glaube, bei Journey geht es dann irgendwie nochmal um irgendwie was anderes. Ich habe Journey nicht gespielt, aber ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, also ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, das sind so die Schlüsselelemente. Dass man halt sagt, man hat eine Reise und man hat ein Ziel, aber man selbst bestimmt, was man auf der Reise erlebt. Also zu welchem Zeitpunkt zumindest. Ja. Genau. Ja. Ansonsten, ja. Oder warum will ich das? Also ich habe auch überlegt, ob das einfach ein Drang nach Freiheit ist. Oder ich weiß halt nicht, was das für ein Gefühl war, als ich Wind Waker gespielt habe. Also ich hatte schon das Gefühl, dass das irgendwie ein Freiheitsgefühl war, dass ich halt die Möglichkeit habe, überall hinzugehen. Natürlich wurde ich eingegrenzt durch gewisse Sachen, weil ich Items noch nicht hatte oder so, aber das war mir jetzt, also wenn ich jetzt im Nachhinein darüber spreche, fand ich das schon sehr befreiend, auch dass mal nichts passiert ist auf der Oberwelt, sage ich jetzt mal, auf dem offenen Meer, sondern dass man einfach nur genießen kann und Ausschau hält, wo ich als nächstes hin will und was ich halt vorhab. Natürlich ist Wind Waker, glaube ich, ein Spiel, was einen Spieler sehr stark eingrenzt, aber das habe ich halt einfach nicht so wahrgenommen durch dieses Konzept, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Hast du dir mal Skyward Sword angeguckt? Ich habe mal ein bisschen was gesehen bei einem Let's Play. Das sah auch interessant aus, dass man da halt dann quasi, wo ist man, im Himmel, und dann hast du halt Himmel und Erde als zwei Welten, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, deswegen habe ich dich gefragt, weil ich habe es mir auch nicht so wirklich angeschaut, und man müsste ja jetzt dann möglicherweise die beiden mal vergleichen, um zu schauen, ob da möglicherweise Ähnlichkeiten sich finden lassen. Müsste man, aber ich könnte es jetzt nicht, also weil da habe ich Skyward Swords auch zu wenig gespielt oder gesehen, weiß ich nicht. Also ich weiß halt nicht, ich könnte mir noch Dragon's Dogma vorstellen, weil das kam, glaube ich, für Xbox raus, und da in dem Spiel hast du halt zum Beispiel keine Schnellreisefunktion und musst dir halt quasi zwei, dreimal überlegen, ob du diesen Ort, wo du halt hin willst, wirklich bereisen willst, weil du da halt, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden brauchst, ehe du halt da angekommen bist, und dann weißt du halt auch nicht, was währenddessen passiert auf der Reise, ob du überfallen wirst oder ob du es überhaupt schaffst, ob das deine Gruppe überhaupt schafft, die Reise zu meistern. Also das ist ja auch so eine ähnliche Erfahrung, dass die Reise im Vordergrund steht. Aber da steht, also da kenne ich Dragon's Dogma auch zu wenig, also das ist auch nur das Konzept. Aber da steht, glaube ich, auch nur dann Action im Vordergrund und nicht dieser Kontrast von Action und Reflexion und Ruhe. Ja. Also mir fällt kein Spiel ein, wirklich. Doch, vielleicht Shadow of the Colossus. Da hat mir auch in gewisser Weise diesen Kontrast, dass man halt so Bossfights hat und da halt diese Action und du aber gleichzeitig eine Welt hast, die relativ groß ist und da aber nicht viel passiert und man auch gezwungen wird, notgedrungen darüber nachzudenken, was man eigentlich macht. Also Titan's Soul ist zum Beispiel auch so ein Spiel, was in eine ähnliche Richtung geht, obwohl dort natürlich die Bosskämpfe wesentlich näher beieinander sind. Ja. Aber ich kann mir dort halt auch sehr gut vorstellen, dass man eben einen Bosskampf bestreitet, den dann siegreich absolviert, und dann hat man erstmal eine gewisse Zeit, sich davon zu erholen, einfach auch die Landschaft sich anzuschauen und dann halt vielleicht mit dem nächsten Bosskampf zu starten. Ja, also ich glaube, der Unterschied ist dann halt einfach nur darin, was Wind Waker anders macht, dass man halt das zumindest das Gefühl hat, dass man Ausschau hält und selber sich entscheidet, wo ich als nächstes hin möchte. Auch wenn das jetzt von der Handlung her nicht unbedingt der Fall ist, aber dass ich halt einfach die Möglichkeit habe, einfach woanders hinzugehen. Und es war, glaube ich, jetzt bei den anderen beiden Spielen nicht so der Fall. Aber ja. Es geht auf alle Fälle in die richtige Richtung. Ich meine, Wind Waker ist jetzt nicht unbedingt ein perfektes Spiel, aber es hat mir, also das, dieses Gefühl fand ich sehr schön, dass mir das Spiel gegeben hat. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt spielen würde, ob ich das immer noch genauso sehe. Also es ist ja ein sehr, sehr, es wird sehr stark kritisiert, das Spiel. Aber ich fand, das hat mir halt sehr viel gegeben und das hatte ich halt nicht so oft in Spielen, dieses Gefühl. Ja. Also, um es vielleicht jetzt nochmal zum Schluss zusammenzufassen, wir haben eben auf der einen Seite dieses Pacing, dieser Kontrast zwischen sehr actiongeladenen Inseln auf der einen Seite und einer ruhigen Reise, auf der man das, was man auf den actiongeladenen Inseln gemacht hat, reflektieren kann. Auf der anderen Seite, das als ersten großen Punkt für die Spiele und als zweiten großen Punkt, dass man insgesamt quasi ein Gefühl von Freiheit entwickelt, was man halt überall tun kann und dass man auch diese Dinge teilweise tun kann, ohne dafür jetzt einen bestimmten Gegenstand jetzt zu haben, den man unbedingt haben muss, sondern dass man die Freiheit hat, sich überall hinzubewegen, auch wenn man eben bestimmte Sachen eben möglicherweise noch nicht hat. Ja, also das wäre der Idealzustand. Also das ist ja bei Wind Waker nicht der Fall, aber das wäre der Idealzustand, dass solche Spiele einfach gemacht werden und existieren sollten, weil das eine schöne Idee ist. Ja. Na gut, dann verabschieden wir uns für diese Folge und hoffen, dass es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.